herzlich willkommen zum Uncast Episode 462 You Are Way for the Win. Tja, eigentlich sollte der Uncast diesmal ganz anders werden. Aber dann kam die Meldung, die ich heute Morgen wahrgenommen habe, dass die USA gegen Huawei, die USA hat den Notstand erklärt hinsichtlich der Informationstechnik und damit alle Geschäfte von Huawei genehmigungspflichtig gemacht. Und auch klar gemacht, dass es Genehmigungen ja, nur im Ausnahmefall gibt. Dadurch hat sich erstmal, ging die Meldung an mir vorbei, weil ich nicht gedacht habe, wie die Konsequenzen da ausfallen. Und dann kam heute Morgen die Meldung, dass Google die Zusammenarbeit mit Huawei einstellt. Das heißt, für neue Geräte kein Play Store mehr, keine Play Services mehr, keine Updates mehr für Google Android oder für Android. Und das war's dann. Auch andere Firmen haben sich dann im Laufe des Morgens geäußert, unter anderem auch Chip-Zulieferer. Die stellen die Zusammenarbeit jetzt ebenfalls ein. Und damit steht Huawei allein da. Ja. Die Teile haben die laut selbst und auch laut der chinesischen Presse gehortet, schon rechtzeitig vorher, weil die das abgesehen haben, sind ja nicht ganz so blöd, ne? Und haben jetzt genug Teile für etwa ein Jahr Produktion. Bis dorthin wollen sie alles umstellen, dass alles aus chinesischer eigener Produktion kommt. Beim wichtigsten Teil brauchen sie gar nichts umzustellen. Es geht nämlich da um diesen Kirin-Prozessor. Das, was ich ja schon vorher gesagt habe, ja, wichtig, Snapdragon, der Qualcomm-Prozessor, ja, fuck off, Entschuldigung, ja, aber anders, da kann ich das jetzt nicht mehr sagen. Und Kirin, ja, ist eine Eigenentwicklung von Huawei und damit davon natürlich nicht betroffen. Aber es geht ja auch noch um andere Bauteile, andere Chips, ja, und so weiter. Und deswegen wird es natürlich ziemlich haarig für Huawei. Was Google Play Services betrifft, da hat Huawei keine Option. Google muss entsprechenden Dienst einstellen. Zum Glück hat Google angekündigt, zumindest haben sie das angekündigt, mal sehen, ob die US-Regierung damit einverstanden ist, dass bestehende Huawei-Geräte, also die jetzt bereits schon auf dem Markt sind, ja, dass die weiterhin Sicherheitsupdates bekommen und auch weiterhin den Play Store haben. Also wenn ihr jetzt ein Huawei oder ein Honor-Gerät habt, braucht ihr erstmal keine Gedanken zu machen, ihr habt weiterhin den Play Store. Die Frage ist, wollt ihr den? Ja. Denn es ist ganz klar, wir sind hier an einem Wendepunkt angelangt, ja, in dem die Regierung direkt die Zusammenarbeit von ausländischen Firmen nicht nur unterbinden kann, sondern auch tatsächlich unterbindet. Und damit haben wir keinerlei Sicherheit mehr, was die Dienste von einem US-amerikanischen Unternehmen betrifft. Das trifft hart momentan, denn ich habe ja jetzt gerade wieder umgestellt mein System, ja, und da war natürlich die Cloud-Nutzung bei Google sehr komfortabel. Ja. Das muss ich jetzt zwangsläufig umplanen und ich werde auch tatsächlich planen, auf die Google-Dienste zu verzichten, denn spätestens, wenn ich mir wieder ein neues Smartphone hole, was jetzt erst recht von Huawei oder Honor sein wird, egal woher ich das importieren muss, ja, wird natürlich da dann kein Play Store mehr drauf laufen. Zuerst habe ich auch in der Community gesehen, natürlich, ja, die Meinung, man soll jetzt nicht erstmal nicht überreagieren, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und so weiter, ja. Richtig. Habe ich eigentlich auch so gesehen, nur da jetzt auch noch Chip-Hersteller, die die Zusammenarbeit eingestellt haben und nicht nur einstellen wollen, sondern sie haben bereits, die meisten haben bereits schon eingestellt, darunter übrigens auch ein deutsches Unternehmen, Infineon, ja, ja, man will ja seinem großen Partner bis zu Halskraus in den Arsch kriechen, ne? Und deswegen sind da auch viele deutsche Firmen schnell dabei. Schämen sollt ihr euch. Schämen, muss ich sagen, ja. Und statt, dass man da Gegenwehr leistet gegen diese Marktdiktatur von der USA, tut man auch noch vorschnell Gehorsam leisten, ja. Vorauseilender Gehorsam. Es gab noch gar keinen rechtlichen Grund bei uns. Die EU hat sich auch noch nicht mal dazu geäußert, wie die das sehen und ob da Klagen vielleicht jetzt gegen die USA über die WTO anhängig sind bald, ja. Auch da hat man sich nicht dazu geäußert, aber Hauptsache schnell mal schon verkündet, dass man die Zusammenarbeit mit Huawei eingestellt hat, ne. Feige Schweine, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir wirklich leid, ich bin so sauer, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich bin so sauer, ja. Und jetzt, naja, okay. Jetzt haben wir eben diese Situation. Der Tag des Showdowns war ja abzusehen. Habe ich immer wieder betont, dass Trump eben da eine harte Linie fährt und dass der jederzeit alles machen kann. Der sagt einfach nationaler Notstand, nationale Sicherheit und dann darf er das, ja. Ohne weiteres. Und das hat er jetzt wieder einmal mehr gezeigt, dass er das tut. Auch während die Kriegsmaschinerie schon wieder Richtung Iran unterwegs ist. Ja, heute Morgen hat er ja auch getwittert, ne, dass es ein schwerer Fehler sei, wenn Iran da provoziert quasi, dann würde es Iran nicht mehr geben. Also er möchte anscheinend Iran komplett auslöschen. Ja. Und von daher wäre sowas wie Honor and Huawei sowieso, naja, pff, was ist das? Die machen wir mal schnell kaputt, ne? So, nebenbei. Und so scheint es zu funktionieren. Aber China hat halt dann doch noch eine gewisse starke Position, die übrigens Europa nicht hat, ja. Das heißt, Huawei kann innerhalb von China durchaus sehr erfolgreich sein und damit auch Brötchen verdienen, obwohl natürlich jetzt global schon das Geschäftsmodell ausgerichtet war, ist ganz klar. Nur sind wir ehrlich, ohne Google Play Store wird das im globalen Massenmarkt nichts werden, ja. Nichtsdestotrotz kann man natürlich jetzt auch die Leute ein bisschen sensibilisieren und sagen, Leute, ja, jetzt erst recht, lasst euch doch nicht erpressen, ich helfe euch, ja, wie ihr ein Google-freies Honor Huawei-Handy dann holen könnt. Jetzt, wie gesagt, die bestehenden Geräte muss man ja noch nicht umstellen. Honor und Huawei hat auch eine Stellungnahme abgegeben, und zwar, was eben das mit den Updates betrifft, ja, wie ich ja schon gesagt habe, es gibt auch von seitens von Honor und von Huawei weiterhin Updates für die Geräte, die jetzt bereits auf dem Markt sind, ganz klar. Aber man hat auch deutlich gemacht, dass man ein neues Ökosystem aufbaut. Und da ist ja im Hintergrund auch schon dran gewerkelt worden. Sprich, neuere Geräte werden nicht nur ohne Play Store ausgeliefert werden, neuere Produktionen, sondern die werden auch eine Alternative natürlich mitbringen. Ja? Sowohl vom System her wird es abgekoppelt werden, als auch vom Play Store natürlich. Ja? Play Store und so ist kein Problem, es gibt ja auch schon die Huawei App Gallery, ja? Wobei ich da nicht weiß, ob das nur so ein Frontend ist für den Google Play Store, sieht mir fast so aus, aber kann ich so nicht genau sagen. Aber in China gibt es jedenfalls jede Menge unabhängige Webstores, Entschuldigung, App Stores, ja, weil es dort schon seit eh und je gar keinen Play Store gibt. Ja. Google ist dort ja auch so offiziell nicht tätig. So. Und was bleibt, ist eben die Update-Verfügbarkeit. Es gibt ja diese Open Source, diesen Open Source-Part von Android. Das ist gleich klar gewesen, dass dieser natürlich nicht davon betroffen ist und auch nicht davon betroffen sein kann, denn der Source Code wird ja veröffentlicht und den kann sich jeder nehmen, auch Huawei fertig. Da kann Donald Trump dreimal im Kreis rennen, mit dem Kopf gegen die Wand rennen, so lange bis er liegen bleibt. Ja, das nützt alles nichts. Open Source ist Open Source und der Quellcode ist öffentlich verfügbar. Und dann kann sich den auch Huawei nehmen und fertig. Live with it. So. Und das wird dann eben Huawei tun. Und dann die nicht offiziellen Teile, die natürlich für, ein, für eine geregelte Funktion normalerweise gebraucht werden, ganz klar, ja, die werden dann eben hinzugefügt, so wie es Amazon auch schon mal gemacht hat mit dem Fire OS, das ja ebenfalls auf Android basiert, aber vollständig von Amazon gewartet und ja, sagen wir mal, weiterentwickelt wird. Und genauso wird eben auch das Huawei tun. Die werden sich dann eben die jeweiligen neuen Versionen von Android aus dem Open Source Repertoire ziehen und dann ihr eigenes System darauf entwickeln. Nennen wir es mal Huawei OS. Ja, fertig. Und dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob oder auf was das jetzt großartig passiert. Ja, und das führt dazu, dass eben die Funktionen auch noch weitestgehend getrennt eingeführt werden, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Hauptsache, das bleibt so, wie es momentan ist, von der Optik her und von der Bedienung her. Das gefällt mir ganz gut. Die Funktionen sind dem Stock Android sowieso schon haushoch überlegen. Und von daher wäre das dann eben das Wichtigste. Okay, das wird also passieren. Huawei hat es bereits so schon dargestellt, ja, und damit ist das auch passiert. Aus einem ganz einfachen Grund, selbst wenn jetzt hier, sagen wir mal, in wenigen Wochen interveniert würde und die WTO wird sagen, nein, das ist illegal, das dürfte nicht, dann wird es trotzdem dazu führen, dass Huawei sein eigenes System entwickelt. Das wäre sehr dumm, jetzt weiterhin noch ein System zu nutzen, das eben unter US-amerikanischer Kontrolle steht. Und genauso dumm ist es auch bei uns, ein System zu nutzen weiterhin, das unter US-amerikanischer Kontrolle steht. Zum Glück haben wir im Computerbereich natürlich auch ganz klar Linux. Ja, da gibt es verschiedene Distributionen. Auch da ist, kann Donald Trump gegen die Wand rennen, das ist vollkommen egal, der kann da sagen, die Distribution ist verboten, dann lachen sich die entsprechenden Linux-Benutzer, lachen sich darüber kaputt, aber mehr auch nicht. Ja, und im Smartphone-Bereich werden das dann eben so Firmen übernehmen wie eben Huawei und es gibt ja auch noch diese Systeme Lineage OS beispielsweise, ja, und ja, dann werden wir das mal sehen. Wobei, ich weiß auch nicht, wo Lineage OS, ja, wie die da organisiert sind. Egal, ist ja nicht ganz so schlimm. Wird sowieso hauptsächlich dann eben von diesen großen Firmen eine Rolle spielen. Mal sehen, wie Samsung darauf reagiert. Auch Samsung könnte, ja klar, Südkorea ist gut Freund mit der USA, aber ich glaube nicht, dass Samsung Bock hat, da sein gesamtes Geschäftsmodell darauf aufzurichten, dass die Regierung von Südkorea immer gut Freund mit der USA ist. Da genügt ja heutzutage schon ein kleiner Ausrutscher und dann landen die auf der Sanktionsliste und so. Ne? Und Tizen wurde ja auch mal entwickelt von Samsung, die haben das bestimmt nicht ganz eingestampft. Ich denke, dass auch da noch Notfallpläne bereit liegen. Wer weiß, vielleicht wird es dazu führen, dieses dumme Vorgehen der USA, dass wir bald ein Tizen von Samsung haben, also Samsung mit dem eigenen OS und ein, was weiß ich, Huawei OS eben von Huawei und dann ist Android kaputt gemacht worden, ja. Aber ehrlich gesagt, mir geht's schon gar nicht mehr darum. Ich kann eben auch diese Dienste nicht mehr nutzen jetzt, ja. Und für mich ist heute Morgen natürlich ist da ein ganzer Rattenschwanz an Probleme aufgetaucht, ja. Ich muss jetzt die Nutzung wieder komplett umstellen von der Google Cloud weg. Ich werde jetzt dann Anfang nächsten Monats werde ich dann wohl eine Cloud von einem europäischen Betreiber nehmen und dort dann wohl mit Only Office mal probieren, weil das ist nämlich der größte Knackpunkt, ja. Die Google Drive, Google Docs, ja, das war immer das, wo ich als letztes eine Lösung erstmal finden musste. Aber die wird es nicht mehr geben dann auf den neuen Huawei und Honor-Geräten. Diese Programme sind eben nicht Open Source. Ja klar, man könnte sie in dem Browser noch benutzen, ja, aber ehrlich gesagt, da habe ich keine Lust drauf. Ja, da habe ich echt keine Lust drauf. Ja, Kim.com hat mir dann eben auch noch von der Seele geredet. Im Twitter hat er mal klipp und klar gesagt, was für eine Ironie das ist. Ja, der weltweit schlimmste Überwacher USA beschuldigt andere der Überwachung. Ja, das ist sowas von unverfroren. Es ist unfassbar. Ja, mittlerweile dürfte ja jeder das schaut haben, ne? Ja, aber sensibilisiert eure Bekannten, die Konsumenten, Kauf von Huawei und Honor ist auch ohne Google durchaus was wert. Ja. Es gibt Möglichkeiten, wie man diese Geräte auch nutzen kann. Vernünftig, wie gesagt, Huawei App Store, ne, fdroid.org, Humble Bundle, dort, das sind die Dinger, wo man Apps und Spiele herbekommt auch, die eben an Google vorbeigehen, wo Google nichts mehr sagen kann, wo die USA nichts mehr sagen kann. Und dann haben wir hier eine Alternative aufgebaut. Ja, es gibt einige Sachen, die werden dann einfach so nicht mehr funktionieren. Wie gesagt, maximal noch im Browser. Also wer unbedingt einige Google-Dienste nutzen muss, kann das im Browser machen. Ich kann es einfach nicht mehr momentan. Ich weiß nicht genau, wie schnell ich jetzt hier umstellen kann. Ja, oder umstellen soll. Ja, ich bin noch etwas verwirrt. Aber ich sehe da auch keine Chance auf Besserung, wenn heute Donald Trump weg wäre vom Fenster. Ja, die Demokraten unterstützen auch diesen harten Kurs gegen Huawei, gegen Honor, gegen eventuell andere chinesische Firmen, auch gegen andere Firmen aus anderen Ländern, durchaus voll und ganz. Das heißt, da hilft es nichts, dass der mit den gelben Haaren weg ist, ja, sondern da müsste ein Umdenken der gesamten politischen Landschaft der USA stattfinden. Und das sehe ich nun wirklich nicht, denn America First war schon immer, immer bei der USA das Wichtigste. Man hat es nur nicht so offen gesagt und man hat mehr Diplomatie an den Tag gelegt. Man wurde eben, sagen wir mal, etwas netter erpresst als heutzutage. Heutzutage wird man einfach nur erpresst. Vorher hat man gut zugeredet bekommen, ja, und hatte dann das Gefühl, man hätte noch die Möglichkeit zu sagen, nö. Aber man will es ja gar nicht, also stellt sich ja die Frage nicht. Und Donald Trump macht eigentlich nur eins. Der macht klar, ihr macht, was ich sag, oder es gibt Konsequenzen. Fertig. So. Also auf Besserung hoffe ich nicht, egal auch wer nächstes Jahr die Wahlen gewinnt. Ja. Na gut, deswegen, also Eine harte Geschichte. Ich habe schon in der Rios Wohnsicht gesagt, möglicherweise sollten die europäischen IT-Firmen jetzt auch anfangen, hier umzudenken, komplett umzudenken und tatsächlich eigene Dienste als Konkurrenz zu US-amerikanischen Diensten, und damit meine ich eben nicht nur Google, ins Leben zu rufen, weil es wurde deutlich, dass man sich auf Dienste aus der USA überhaupt nicht mehr verlassen kann. Gar nicht mehr verlassen kann. Das ist ein Ding, sowas hat es in der Geschichte der Technik noch nie gegeben, dass eine Firma, die gerade anfängt, die gerade die Marktführerschaft übernimmt, Schlüsseltechnologien verboten bekommt von einem Land und damit massiv unter Druck gesetzt wird. Das kann jedem passieren. Ja? Und man sieht ja auch die Drohungen gegen die deutsche Automobilindustrie, ja, wie da der Hase läuft. Auch da zeigt man, man braucht nicht zu denken, nur weil China China ist, dass die dann eben von den USA einen auf den Deckel bekommt. Europa kriegt auch permanent einen auf den Deckel von den USA. Ja? Also wir sind genauso im Handelskrieg wie China mit den USA. Ja? Und das hat auch der Bundespräsident heute gestern deutlich gemacht bei einer Rede. Ja? Er hat, hat wortwörtlich gesagt, dass man sich das nicht bieten lassen soll und dass er froh ist, dass eben die, die EU hier sagt, so nicht. Also so langsam müsste doch jeder aufwachen jetzt. Ne? So. Also, ein Leben ohne Google wird es gehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe ja gerade jetzt, wie gesagt, angefangen, wieder ein bisschen mehr da drauf zu setzen. Ja. GPay, ja, ach mein, wie schön das war. Ne? Sowas wie Huawei Pay, ja, gibt es zwar, ist sogar bei mir auf dem Handy installiert, standardmäßig, aber funktioniert natürlich in Deutschland nicht. Und da kann ich mir vorstellen, dass es auch nie funktionieren wird. Weil das braucht ja eine Zusammenarbeit wiederum mit deutschen Banken und die wollen das dann eben nicht machen, weil die haben ja Angst, ne, wenn sie mit Huawei zusammenarbeiten, dann können sie in den USA keine Geschäfte mehr machen. Das wäre für die Banken das der Todesstoß. Also wird es niemals passieren, selbst wenn Huawei Interesse hätte daran. Also eine Sache ist schon wieder dann weg. Ja, und das ist nicht nur das, das sind viele Sachen, die jetzt wieder weg sind vom Fenster. Gerade wenn man denkt, okay, so jetzt, ne, jetzt beruhigt sich alles ein bisschen, ja, und geht voran, dann kommt wieder sowas und es wird doch nicht. Es funktioniert doch wieder nicht. Die Technik wird durch alte, idiotische Männer kaputt gemacht, ja, aber das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, ja, vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Alter, sondern vielleicht einfach nur, dass es Idioten sind. Ja, okay. Gut. Na gut. News gibt's eigentlich heute keine echten Android-News mehr. Ich meine, was soll ich denn heute noch sagen? Also ich habe ehrlich gesagt auch im Moment wirklich ziemlich wenig Bock, überhaupt irgendetwas noch groß zu sagen. Weil Android hat heute Morgen in der Form für mich aufgehört zu existieren. Ja, und natürlich stellt sich dann auch noch die Frage, inwiefern soll ich hier jetzt noch für Android die Trommel schwingen? Ja? Das Einzige, die Werbetrommel sozusagen schwingen. Ja? Das Einzige, was mich jetzt noch davon abhält, sofort hier alles abzuklemmen, ja, ist, weil eigentlich das nicht die Schuld ist von Google, schon gar nicht die Schuld von Android, ja, aber das bringt im Endeffekt alles nichts, ja. Es gibt kein verlässliches System mehr und es gibt auch keine verlässliche Firma Google mehr, weil sie einfach von Gesetzes wegen, von Regierungs wegen einfach nicht mehr zuverlässig sein kann. Und ich sag's euch auch gleich, falls hier gesagt wird, so von wegen, naja, China ist ja auch nicht gerade ein Vorzeigeland, ja, Das ist vielleicht richtig, ja, ich weiß nicht, ich war noch nie in China, von daher kann ich mir auch keine Meinung bilden direkt, aber vielleicht kann man es so sehen, dass dass die Verträge, die Firmen mit China haben, jedenfalls wesentlich standhafter sind. Und China, das ist nachzuweisen, das könnt ihr nachgucken, ja, das ist eindeutig belegbar, dass die vertragstreuer sind als die USA. Die USA haben schon so viele Verträge gebrochen, kann man gar nicht mehr zählen, inklusive Übungen zu UN-Resolutionen und vor allem eben auch Wirtschaftsverträge. Das ist mit China, ist das wohl eine Sache von Ehre, ja, sowas macht man nicht, wenn man mal ein Geschäft abgeschlossen hat, zugesagt hat, dann zieht man das eben auch durch, etwas, was man vielleicht auch gerne mal vergisst, die Gaslieferung aus Russland, sollte man mal überlegen, die haben selbst den Kalten Krieg ohne eine Verzögerung überstanden, ja. Es gab nie Probleme mit Russland und jetzt kommt so ein Hampelmann daher und sagt, er ist gegen die Gaslieferung aus Russland. Stattdessen sollen wir teures Flüssiggas aus den USA kaufen, welches mit Schiffen über den Pazifik gefahren werden und bei uns dann in Terminals gespeichert werden. Ist ja auch sehr umweltfreundlich, ne? Erdgas quasi ohne Transport, ja, über die Pipelines beziehen, ne? Nö, tun wir es dann, ne, mit Schiffen, die wiederum einen Haufen Diesel verbrauchen, importieren, ja, genau. Und wenn wir das nicht machen, dann fallen wir in Ungnade. So sieht's aus. Ja. Schöne Erpressung ist das. Also manchmal würde ich mir echt wünschen, ich wäre auch so in derselben Position wie die Amerikaner. Dann kann man auch jeden erpressen und ja, Folgen hat es ja keine, weil alle sind so dumm und lassen sich's gefallen. Ne? Super! Ah, ich sehe schon, der positiven Woche steht nichts im Wege. Ja, so sieht's aus. Also, sehr ungern mache ich heute weiter mit den News. Berichtigung zu OnePlus 7 Preisen. Ich habe letzte Woche gesagt, dass das OnePlus 7 Pro so und so viel kostet und das war nicht ganz korrekt. Da habe ich ein paar Preise durcheinander gebracht. Das möchte ich auf jeden Fall korrigieren. Ich habe bei einem Gerät habe ich das sogar mehr gesagt, als es kosten wird dann im Endeffekt, weil ich noch nicht alle drei Varianten oder von allen drei Varianten wusste. Das ist jetzt offiziell deutlicher geworden. OnePlus 7, übrigens OnePlus, auch eine chinesische Firma, lebt damit, USA. Ja. $699 das Grundmodell mit 6 GB und 128 GB Speicher. Dann 749 Euro für das 8 GB Modell mit 256 GB und die 12 GB Version mit 256 GB RAM kostet dann 819. Von daher ist zumindest, was das mittlere Gerät anbetrifft, der Preis nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe. Moment mal, jetzt muss ich gerade mal gucken, wenn ich das was Falsches eben gesagt habe. Genau, OnePlus 7 Pro startet 6 GB RAM und 128 GB Speicher, genau, das sind die Preise dann, ja. Da habe ich das mittlere Modell, glaube ich, zu teuer angesetzt. Aber immer noch schreibt Talk Android hier richtig, dass OnePlus 7 Pro jetzt offiziell bestätigt, dass OnePlus nicht mehr länger eine budgetfreundliche Marke ist. So sieht's aus. Auch die haben sich wohl geändert. Wollen unbedingt super Premium sein. Ja, okay, gut. Alles klar. Sony Xperia 1 kommt in die USA, nicht, dass mich das interessieren würde, am 12. Juli und kostet stolze $950. Ja, und damit ist natürlich auch das eingetreten, was ich befürchtet habe. Egal wie gut das Sony ist, für $950 können sie sich das Teil sonst wohin stecken, ne? Ist ganz klar. Es ist auch nicht so, dass einem das jetzt wirklich umhaut. Das Display ist toll, ja, okay, das war's dann aber auch. Die andere Ausstattung beispielsweise, 6 GB RAM mit 128 GB Storage, da kann ich nur sagen, noch ganz normal im Kopf für $949 Sony, ja. 4K-Display kann man dorthin stecken, wo die Sonne scheint, nicht scheint, ja. Entschuldigung, was soll das, ja. Also damit natürlich leider auch Xperia One tot, töter als tot, dead on arrival sozusagen, aber ehrlich gesagt, selbst wenn die das Teil jetzt für 699 verkauft, dann wäre es immer noch dead on arrival gewesen, dann müssten die erstmal wieder ein anderes Image bekommen. Asus Zenfone 6 hat da sogar schon ein besseres Image als die Sony-Geräte, ja, man glaubt es kaum. Und die bringen auch ein neues Gerät. Und die haben gleich in ihrem Gerät, in der Glanzversion, gleich 8 GB RAM drin, 256 GB Storage, ja, 5000 mAh Akku. So macht man das, ja. Und die Kamera, 48 Megapixel Kamera auch wieder, ja, mit Dualkamera, 13 Megapixel, Ultraweitwinkelobjektiv. Video Recording 4K, UHD möglich. Also hört sich alles sehr, sehr gut an. Der Preis, jetzt bin ich schon am Suchen. Der Preis ist ja erfahrungsgemäß hier bei Asus, bei den Zenfones, doch ziemlich gut. Ja. Momentan ist der Preis noch nicht verfügbar, aber man darf erwarten, dass es zwischen 549 und 649 Euro etwa liegt. Bei diesen Leistungsdaten ist das natürlich schon eine super gute Sache. Ja, die Lenovo Smart Clock wird kommen mit Google Assistant. Auch das ist etwas, wo ich heute keine große Lust mehr eigentlich habe. Ja, dem jetzt nochmal was Positives abzugewinnen, auch hinsichtlich den Assistenten wird es hier bei mir jetzt langsam wieder mau werden. Ich finde es so schade, dass man gerade auf dem Weg in eine zu besseren Technologien und jetzt kommt sowas, ist schon sehr, sehr traurig. Vielleicht bringt da so ein Xiaomi Redmi K20 wieder ein bisschen Licht in die triste Landschaft da. Der einzige Knackpunkt ist, dass Xiaomi leider auch die Qualcomm Snapdragon Prozessoren benutzen. Das heißt, wenn die nicht machen, was die USA sagt, dann bekommen die keine Qualcomm Chips mehr. Qualcomm liefert die auch jetzt nicht mehr an Honor und Huawei, plus dass da eben ziemlich egal ist, weil die alle Geräte mit Kirin Prozessoren haben. Und wenn die dann sagen, hier, ihr kriegt keine Prozessoren mehr geliefert, so war es ja bei ZTE, die wurden ja auch kaputt gemacht durch die Amerikaner. Und dann gibt es dieses Gerät eben nicht mehr. Dann gibt es diese Marke nicht mehr. Fertig. Oder zumindest nicht mehr als Smartphones. Von daher kann ich auch nur hoffen, dass auch Xiaomi hier vielleicht die nächste Generation von Smartphones dann doch eher auf, ja, vielleicht MediaTek-Basis herstellt oder sich mit Huawei kurz schließt und auch den Kirin-Prozessor nutzt. Ja. Jedenfalls das K20 mit 6 bzw. 8 GB RAM und 24 bzw. 128 GB RAM hat jedenfalls einen Snapdragon 855 Prozessor drin. Und die Preise auch hier liegen noch nicht vor, aber auch hier die Redmi-Version oder die Redmi Produktlinie ist immer extrem niedrig im Preis. Hier kann man vielleicht sogar Preise um die 399 Euro als realistisch erachten. Auch hier liefere ich natürlich die Preise noch nach. Ja, ich meine, ich habe hier noch eine Meldung. Ehrlich gesagt, ist mir es auch schon wieder egal. Ja, China immer mehr boykottieren Apple. Der Handelskrieg kommt bei den Chinesen natürlich nicht gut an. Und als Ziel haben die auch Apple ausgemacht. Ja, die boykottieren also Apple aktiv, die Konsumenten, ja. Und das ist natürlich auch hier ein deutsches Zeichen. Ist natürlich so, dass Apple auch nicht bisher nicht groß Fuß gefasst hat auf dem chinesischen Markt. Von daher, naja, sagen wir mal, wo man nichts verkauft hat, kann auch nicht viel boykottiert werden. Ja, also zumindest, die haben zwar schon was verkauft, es wird auch gut boykottiert, aber die Größenordnungen sind hier jetzt nicht so, als wenn jetzt, was weiß ich, das ein Kerngeschäft wäre und jetzt bricht das auf einmal weg, so wie eben Huawei und der Westen. Ja, das Feindbild Apple und Donald Trump passt eigentlich ganz gut zusammen, muss ich sagen. Also das ist durchaus in Ordnung. Ja, ich weiß, das werden einige anders sehen. Ich finde es aber passt perfekt. Die sind beide genauso rücksichtslos und unsensibel, wie eben der andere von den zwei, ne? Ganz klar. Und von daher sollte man ja auch mal da die Konsequenzen ziehen. Ne? Nur, ich sag's auch gleich, ich rufe hier nicht zum Apple-Boykott auf. Keine Ahnung. Aber das bringt ja nichts. Wie gesagt, ich bin momentan von der ganzen Technikentwicklung momentan sehr frustriert, ja. Und Android oder Apple zu boykottieren und Android nicht, da sehe ich überhaupt gar keinen Sinn mehr drin. Ja, die haben sich schon so nah aneinander angenähert und beides in US, ist unter US-amerikanischer Kontrolle, von daher, ja, ne? Beide in den Sack, feste draufkloppen, trifft es jedes Mal den richtigen. Aber auf der anderen Seite, Android an sich, wenn man es von Google und von der Firmenstruktur her loslöst, als Open-Source-Projekt, immer noch natürlich eine schöne Sache. Und wie gesagt, ich hoffe, dass da dann Systeme aus China kommen, die eben Android als Basis haben und dann eben auch das vielleicht ist das alles ein Glücksfall und wir haben in 5, 6, 7 Jahren oder in 10 Jahren dann endlich ein schönes Google-freies Ökosystem, ein schönes US-freies Ökosystem und dann war es doch die Sache wert. Hm? So, jetzt komme ich noch genau zu der Community. Da war ja einiges nachzuholen noch. Ja, von der letzten Woche. Ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt mal so richtig dahin. Also, um es kurz zu sagen, in der Community war natürlich auch noch das die Sache mit Huawei, ja, und so ein großes Ding hier in den letzten Stunden, ganz klar. Aber vorher hatten wir ja auch noch etliche andere Sachen, ja, die ich letzte Woche gar nicht mehr richtig besprechen konnte. Zunächst mal ging es um den Desktop-Modus weiter bei dem Honor View 20. Da hat jetzt auch, Moment, wer war's? Der Volker, genau, der Volker hat sich jetzt, glaube ich, genau, der Volker war es, genau, hat sich jetzt auch so einen Adapter geholt und das Huawei Mate 20 Pro verbunden und scheint auch soweit zufrieden zu sein. Auch hier gibt es natürlich ein paar kleinere Probleme. Da kann man, ist auf jeden Fall klar, die Probleme mit mit der Skalierung, ja, bei Firefox kann man da ein bisschen dagegen wirken, indem man die Skalierung manuell ändert in about.config und dort Scale nach, Entschuldigung, nach Scale sucht und da kann man den Text insgesamt herunter skalieren und dann wirkt es etwas freundlicher. Ist aber dann eben nur für Webseiten, die im Firefox geöffnet werden, von Relevanz. Ne? Aber da ist es auch besonders wichtig, denn ja, also so InnoReader benutzen über Firefox ohne die Textskalierung, boah, Wahnsinn. Am besten nur dann so einen 11-Zoll-Monitor nehmen, sonst ist die Schrift katastrophal groß. Die Sachen mit dem Adapter, genau, da gab es noch eine Schwierigkeit, die Funktastatur und Funkmaus, die im 2,4 GHz Band arbeiten, die können gestört werden durch die USB 3.0 Anschlüsse in den Adapter, das steht auch auf der Seite von Amazon beispielsweise und der Hersteller hat das auch bestätigt, das zählt auch für das 2,4 GHz WLAN Band. Das wird gestört und dann kann keine Verbindung mehr hergestellt werden mit dem Smartphone auf 2,4 GHz. Das WLAN, was in dieser Umgebung läuft, muss auf 5 GHz gestellt werden. Das funktioniert tadellos. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Es scheint aber ein generelles Problem bei diesen Adaptern zu sein, denn da sind eigentlich alle davon betroffen. Ich habe hier an dem Adapter, den SoTouch-Adapter ist ja ein LAN-Anschluss, also ein Ethernet-Anschluss dran. Ich lasse das da über Ethernet laufen und dann habe ich das natürlich gleich umgangen, das Problem. Des Weiteren lasse ich auf meinem Router parallel zwei WLAN-Netzwerke laufen, sowieso schon die ganze Zeit. 2,4 GHz für die Geräte, die eben keine 5 GHz unterstützen. Leider habe ich da noch einige davon. Und auch für Geräte, die jetzt nicht sehr hohen Datendurchsatz haben, ja, die laufen auch auf 2,4 GHz und die 5 GHz, das 5 GHz Band habe ich mir freigelassen für die Geräte, die ordentlich Bandbreite benötigen, dass die eben nicht verstopft wird durch die vielen kleinen Geräte, weil ne, kleine Dinger verstopfen ja dann doch die Frequenzen, so viele kleine, ne? Ja, und deswegen also die zu zwei verschiedene Netze getrennt. Ja, gibt es mit einigen Routern, die das geht. Also ich habe das mit dem Fritzbox schon probiert. Da funktioniert es beispielsweise sehr zu empfehlen, dass ihr das macht. Somit. Ja, also das Thema, okay, da hat der Alexander noch geschrieben, alle reden davon, ihren Desktop-Rechner durch das Smartphone zu ersetzen. Ich dagegen mache es andersrum, zumindest ab meinem nächsten Windows-Update, da werde ich mein Handy vom PC aus fernsteuern. Ja. Hey, Windows kommt aus den USA, vergiss es! Ja. Oh Mann, das wird noch lustig werden in Zukunft. Ach du lieber Himmel. Juhu. Ich freue mich schon. Ja, New Pokémon Rumble Game hat der Chris gepostet. Das hat mich auch gleich interessiert, aber natürlich in diesem Land nicht verfügbar. Also da muss man wohl noch warten, bis die Japaner Gnade vor Recht ergehen lassen und es dann auch in Deutschland veröffentlichen. Ja. Naja, okay. Ist halt so. Was haben wir denn noch? Da, da, da, da, da. Ja, genau. Der Alexander hatte noch was gepostet. Das hatte ich extra noch als Note abgelegt hier. Und zwar, da gibt es Nummern, die vielleicht schon bei manchen aufgetaucht sind, bei Xiaomi-Nutzern beispielsweise. Und dann wundert sich, Mensch, was soll denn das? Wieso? Was ist da los? Habe ich da eine App drin, die Mist baut oder sonst irgendwas? Um Himmels Willen, Panik. Ich denke, da haben schon viele Leute ziemlich erschreckt bekommen. Nein, die Rufnummer 00447499116344, das ist ein Aktivierungsdienst von Xiaomi. Und wer also ein Xiaomi-Handy das erste Mal in Betrieb nimmt oder auch eine neue SIM-Karte einlegt, wird eben hier freigeschaltet. Das heißt, es ist keine Betrugs-SMS und es ist auch nicht unseriös. Es ist tatsächlich eben so und deswegen keine Panik bei Leuten mit Xiaomi, wenn diese Rufnummer am Anfang einmal aufgetaucht ist. Vielen Dank, Alexander, für den Hinweis. Das dürfte bestimmt einigen ein paar Nerven ersparen. Ja? Ein paar Nervenzusammenbrüche. Ja, auch der Alexander hat ein paar Tests gemacht mit dem mit Galaxy Tab S5e. Dazu hat er eine ausführliche Note geschrieben in der Line-Community. Das empfiehlt sich, das mal durchzulesen. Ich kann das sehr umfangreich, ich will das jetzt nicht komplett vorlesen. Beim 5SE, S5E scheint der scheint die Leistung nicht ganz so gut zu sein, um das um diesen Desktop-Modus voll auszunutzen. Ja. Ansonsten ist es okay. Aber jetzt Begeisterungsstürme werden da jetzt nicht verbreitet, ja, das Samsung DeX-Modus ist auch ein bisschen anders aufgebaut als jetzt der Huawei Desktop-Modus oder PC-Modus, wie es ja eigentlich heißt, ja, PC-Mode, denn ich habe da auch gesehen, mein lieber Mann, die ballern ja diese Statuszeile da richtig voll, das ist uiuiui. Naja, okay. Gut, letzte Woche kam ja schon der Desktop-Mode-Adapter bei mir, der PC-Mode-Adapter von Zotouch ist der und ja, habe ich auch, da habe ich glaube ich schon was oder ausführlich darüber gesprochen, natürlich, logisch. Ich wollte heute noch ein paar so in Detail gehen als Thema, aber ehrlich gesagt, ich hab da heute ehrlich keine Muse mehr gehabt, da was zu tun in der Richtung. Ich werde euch aber auf jeden Fall demnächst noch ein paar Tipps geben. Ich habe etliche Shortcuts herausgefunden mit der Hardware-Tastatur. Das ist eine der großen Probleme, finde ich, beim Desktop-Modus. Ja? Die Shortcuts von der Tastatur, manchmal kann man Eingaben gar nicht machen. Und bei einigen Programmen, da habe ich herausgefunden, ich sage nur, aktiviert das Gboard, die Gboard-Tastatur und dort entsprechend die Funktion, dass die Emojis auch mit der Hardware-Alt-Tastatur erscheinen. Da habt ihr auf der linken Alt-Taste erscheinen dann die Emojis. Ist ja sehr wichtig, ansonsten kommt man ja in Emojis mit der Hardware-Tastatur gar nicht ran. Ja? Und auf der rechten, auf der Alt-GR-Taste ist es normalerweise, dort öffnet sich ein anderes Menü, nämlich das Sonderzeichen-Menü. Und das ist noch wichtiger, denn bei einigen Programmen benötigt man dort dieses Lupensymbol, das man anklicken muss, sonst kann man gar nicht weitermachen. Ja? Sind eben mal nicht alle Apps gleich gut programmiert und manchmal muss man dann eben speziell diesen Button drücken und wenn es diesen Button nicht gibt, dann war's das. Dann könnt ihr das Programm im Desktop-Modus nicht benutzen. So blöd ist es manchmal. Aber dieses Einblenden von dieser Sonderzeichentastatur, dort ist ebenfalls ein Button vorhanden, den ihr anklicken könnt, damit es weitergeht. Okay, was war noch? Das war noch hier die Google I.O., als da etliche Tatsachen verdreht wurden. Auch darüber habe ich ja selbst schon gesprochen. Und da ging es auch noch um den Fotospeicher. Ja, es ist nur die High-Quality-Auflösung, aber nicht die Originalauflösung. Ja. Ansonsten war die Google I.O. 2019 ja das erwartete Desaster. Ja. Der Chris hat da noch was gepostet, Live-Transcription und Captioning. Das war etwas, was ich noch am besten fand daran. Aber leider, im Moment ist das sowieso alles ad absurdum geführt. Ja. Ich werde das wahrscheinlich eh bald nicht mehr nutzen können. Huawei und Honor hat zwar gesagt, dass die bestehenden Geräte, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ja weiter unterstützt werden mit Play Store und mit Google Play Services und immerhin mit Sicherheitsupdates, aber es wird keine Hardware-Updates mehr geben für die Huawei und Honor-Geräte. Nein, Hardware-Updates, also ich meine Versionsupdates vom OS. Also wer jetzt auf seinem Gerät noch kein Android Q hat, und klar, hat ja natürlich keiner, weil die Endfassung von Android Q ist ja noch nicht auf dem Markt und die werdet ihr auch nie bekommen. Fertig. Wenn ja, wird das dann das letzte auch sein, ja, und alle neuen Geräte werden sowieso ja keinen Play Store mehr haben. So. Gut. Also das heißt, die ganzen Dinger, ich erwarte einfach, dass das auch noch weiter eskaliert, ja, dass sich da die US-Regierung meldet und sagt, ja, Moment mal, von wegen Google liefert weiter Updates aus, das geht nicht. Wir haben gesagt, das geht nicht. Ja, und dann müsste auch Google das einstellen. Also es könnte durchaus sein, dass die US-Regierung da auch sagt, nein, es darf gar nicht mehr zusammengearbeitet werden, auch nicht mit den bestehenden Modellen, das geht so nicht. Und dann muss Google den Play Store von den Geräten runternehmen. Ja. Also das kann durchaus passieren. Wäre da nicht so sicher. Gut, gab es sonst noch etwas? Was ist denn das? Achso, ja, da ist leider kein Link dabei. Freenet Funk wurde da vom Andi angesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das da jetzt war. Also, Andi, du kannst ruhig in Zukunft einen Link posten. Da habe ich nichts dagegen. Das ist ja die Line-Community. Da kannst du ruhig auch mal einen Link posten. Das hat mir jetzt nicht sehr viel gesagt. Ja, ich glaube, zwar sollten besonders günstige Anbieter sein oder sowas. Aber da wäre jetzt ein Link besonders gut gewesen. Was gab's denn da noch? Ah, der Alexander hat auch nochmal was über Freenet Funk gepostet. Da ist sogar ein Link mit dabei. Das soll relativ günstig sein. Ach so, ja, genau hier. Ja, da war ich aber auch nicht so begeistert, weil 30 Euro pro Monat, ja, okay, das ist wohl dann unlimited, ja, das ist schon nicht schlecht, wobei 30 Euro schon ziemlich heftig sind, 69 Cent Tarif, der hat dann ein Inklusivvolumen, der wird dann auch gedrosselt, aber okay, was soll's. Hier gibt es also einmal Unlimited, wie gesagt knapp 30 Euro für 30 Tage und wenn ich das richtig sehe, ist es ein rechnet sich das aus dem täglichen Paketpreis her, genau, und bei dem anderen wären dann mit 1 Gigabyte 69 Cent ein täglicher Preis, 2070, das ist natürlich nicht mehr gut, das ist sogar extrem schlecht. Da gibt es schon für 7,99 im Monat 2 Gigabyte mittlerweile. Nee, das ist nichts. Aber die Unlimited, die scheint dann doch okay zu sein. So, haben wir noch was? Ich glaube, das war es soweit. Ja. Ja, das, ach ja, genau, der Chris hat noch was gepostet. Huawei braucht nicht die USA, 50% Wachstum, und die Experten haben ja hier vorhergesagt, dass eben Huawei Platz 1 wird dieses Jahr. Das hat sich wohl jetzt erledigt, das kann nicht mehr passieren, leider. So ist es halt. Meine Fresse. Ja, was war noch? Nö, ich glaube, wir lassen es. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, er hat es abgegrast. Ehrlich gesagt, Leute, ich weiß nicht, was ich nächste Woche noch machen soll. Ich hoffe, ich habe mich bis dorthin wieder ein bisschen beruhigt, sodass ich überhaupt noch Lust habe, irgendwas in dem Bereich zu machen. Ja. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, was die ganze Entwicklung betrifft. Aber ob da viel andere Themen dabei sein werden, kann ich noch nicht sagen. Ihr merkt, dass ich sehr sauer bin, auch sehr irritiert über die ganze Geschichte. Ist nicht so, dass ich nicht schon vorher gewusst hätte, dass das passiert, aber ja, ich war wohl in der Vergangenheit zu wenig deutlich, was ich von dem Vorgehen der USA halte. Gut, hätte eh nichts gebracht, aber trotzdem, weil so viele Leute einfach hier so eine Stockholm-Syndrom-Haltung haben gegenüber der USA und den Mund nicht aufbekommen, wenn die einen Scheiß bauen, kann eben sowas passieren. Ja, also hier müsste es in der EU deutlich raushallen, dass sie das nicht akzeptieren werden, dass sie auch vor der WTO Klage gegen die USA führen, dass sie weiterhin mit Firmen wie Huawei, Honor und so weiter Geschäfte machen und sich die auch nicht verbieten lassen. Und das auch, da könnte man auch Druck auf die EU-Firmen auswirken oder ausüben, die jetzt zum Beispiel sagen, ja gut, aber wir machen natürlich mit denen keine Geschäfte, weil wir mit den USA noch weiter Geschäfte machen wollen. Das ist eine Diskriminierung. Ja, es gibt in der EU klare Regelungen, ist auch übrigens von der WTO her, dass man eben zum Beispiel auch Ausschreibungen machen muss und man darf eben da keine Firma einfach so diskreditieren bzw. ausschließen. Das ist illegal und darauf müssen die Firmen in Europa hingewiesen werden, dass sie sich entscheiden sollten, ob sie europäisches Recht behalten wollen oder ob sie lieber mit dem Teufel Geschäfte machen wollen. Ja? Da müssen sie die Firmensitze eben in die USA verlegen und fertig. Ansonsten muss da auch deutlich gemacht werden, so ein Ausschluss einer bestimmten Firma nicht rechtens ist. Das darf man nicht. Einfach so. Ja. Zumindest wenn es wenn das den öffentlichen Bereich betrifft, ja, also Sachen, die im öffentlichen Interesse stehen und auch gewisse Firmengrößen erreicht sind, dann sind eben Ausschreibungen festgeschrieben. Das ist so, da könnt ihr noch mal eine Putzfrau beschäftigen, ohne dass es vorher öffentlich ausgeschrieben wird. Und das ist auch richtig so. So, Dalla. Dann komme ich mal zur App der Woche, die ebenfalls eine total andere ist als die, die es eigentlich sein sollte. kurz vorher noch umgesprungen. Denn natürlich kann diese Woche keine App der Woche werden, die aus dem Google Play Store ist. Geht nicht. Ich habe aber ein File Manager unbedingt heute als App der Woche positionieren wollen, denn das Problem ist gerade hinsichtlich hier meiner neuen Entdeckung, den Desktop-Modus, ja, dass da der File Manager, auch der von Huawei, den es da gibt, zwar ganz okay ist. Übrigens der von Honor bzw. Huawei, den kann man auch mehrfach öffnen, was sehr, sehr praktisch ist. Das heißt, ihr könnt mehrere Windows öffnen und könnt dort dann Dateien hin und her schieben von einem Window zum anderen, somit also ähnlich wie mit dem Windows Explorer arbeiten. Dennoch finde ich so etwas wie den Total Commander doch besser, aber der kann nicht App der Woche werden und ich habe dann tatsächlich auch noch etwas viel, viel Besseres gefunden, den Ghost Commander. Den gibt es bei F-Droid und funktioniert damit auch ohne Play Store. Hörst du, Donald? Hörst du es? Fuck it, okay? Ja, Ghost Commander, nicht nur Open Source, sondern eben auch auf einer offenen Plattform verfügbar und deswegen auch zu nutzen. Und der ist auch im Desktop-Modus wunderbar zu nutzen. Der teilt einfach den Bildschirm in zwei Bereiche. Und dann hat man das, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, es gibt noch diesen Norton Commander. Ihr könnt übrigens das Original Farb-Theme einstellen vom Norton Commander, ganz cool. Und dann habt ihr eben einen zweigeteilten Bildschirm, wo ihr dann eben hier Dateien hin und her schieben könnt, angucken könnt. Es ist ein integrierter Viewer, es ist auch ein integrierter Editor drin. Und ihr könnt Verzeichnisse erstellen, Dateien verschieben, Dateien kopieren und. Geht jede Menge. Und das auch über Online-Storages. Ja? Je nachdem, wenn der in dem Storage Access Framework integriert ist, könnt ihr das sogar direkt da reinmachen. Also hier zum Beispiel kann ich von pCloud Dateien direkt rüberziehen in die andere Ansicht, aber es geht auch über FTP beispielsweise, über FTP und über Plugins, gibt auch noch weitere Plugins dafür, die könnt ihr dann ebenfalls installieren und noch in weitere Applikationen einbinden. Zum Beispiel SFTP gibt es, Samba File Server Unterstützung gibt es. Ja. Auch ein kleiner Manager für die Apps ist integriert. Also alles, was man eigentlich so braucht, gibt es da dabei. Übrigens ganz kurz, eben kam die Meldung von der Telekom. Huawei P30 Pro, Leute, ab 1 Euro mit Magenta Mobil Vertrag. Ja, natürlich kann ich mir jetzt vorstellen, warum, aber ne, Huawei P30 Pro ab 1 Euro, wie geil ist das denn? Ne? Coole Geschichte. Ja, wollte es nur noch mal gesagt haben. Offiziell bei der Telekom. Cool. So, also, App der Woche. Ihr könnt jetzt, um hier diese spezielle Eignung für den Desktop-Modus, ja. Also ich habe hier die Tastatur jetzt und den Bildschirm da von Ghost Commander. Und da könnt ihr mit den Nummerntasten 1 bis 0 könnt ihr schon Funktionen ausführen, ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die linke Seite gehe, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich habe heute kein Video gemacht, und da ist jetzt eine Datei, ja, eine JPEG-Datei, und wenn ich auf 3 drücke, wird die mir angezeigt, ja? Ist das nicht cool? Ctrl-Q schließt das Window wieder und ihr seid wieder im Ghost Commander drin. Genauso könnt ihr dann Dateien eben editieren und so weiter und so weiter und auch alle Funktionen kopieren und so weiter, mit diesen Nummern auswählen. Ja, um natürlich, um gleich von weg zu sagen, ihr könnt auch hier hingehen und könnt natürlich Dateien eben per Track und Drop beispielsweise kopieren. Ja, das geht natürlich auch. Also keine Panik, aber das ist möglich, ja. Beziehungsweise eben mit der Maus Rechtsklick und dann Copy, ja, und dann wird es ausgeführt. Also, so schön ist das. Sogar die Einstellungen könnt ihr hier mit der Tastatur einstellen, Cursor-Tasten, alles wunderbar vorhanden, funktioniert und ist perfekt geeignet für den Desktop-Modus. Zumindest wenn ihr sowas gewohnt seid, wie eben den diese Commander-Dinger, Norden Commander etc. Ja. Und so sieht es dann eben aus. Ihr könnt natürlich auch die Ansichten noch verändern, das habe ich ganz vergessen, klar. Und auch die Thumbnails an- und abschalten, wenn ihr das zum Beispiel, wenn ihr keine Vorschaubilder sehen wollt. Super Sache. Ghost Commander komplett Open Source, kostenlos im F-Droid Store. Link findet ihr in der Beschreibung. So, und damit sind wir auch am Ende für diese traurige Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube könnt ihr das tun, jedenfalls noch. Aber am besten in der Line-Community, das ist ein japanischer Server, Let's Rule the World. Und dort könnt ihr hier auch alles mir mitteilen. Die Links und Informationen findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Schon seit letzter Woche findet ihr die Links nicht mehr auf YouTube, ja, sondern nur noch auf den Seiten. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Der Spruch ist mir jetzt sehr schwer über die Lippen gekommen. Bis dann. Tschüss.